Mit ihrem Blick und wenn du lachst, weiß ich, dass ich's schaff. Jede Hürde pack mit jedem Wort, das du mir leise sagst, drehst du mein Glück auf Anschlag. Mit dir ist alles anders, denn alles, was du tust, wirft ein Licht auf uns zwei. Bist du an meiner Seite, fühl ich mich frei. Dein Leuchten überstrahlt alles so, wie du scheinst. Gibst der ganzen Welt High Five. Du bist mein Highlight, das Beste, was es gibt. Ahora olvídate del estrés, ya me doy yo.